Dialog 24. Privatzimmer. Dialog 24. Bed and Breakfast. Wir suchen ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung. We are looking for a holiday cottage or an apartment. Haben Sie etwas frei? Have you got any vacancies? Für wie lange und für wie viele Personen? For how long and for how many persons? Für 2 Wochen und für 4 Personen. For 2 weeks and for 4 persons. Einen Moment. Let me see. Tut mir leid. I'm sorry. Alles ist ausgebucht. Everything is booked out. Aber es gibt in der Nähe nette Fremdenzimmer. But there are nice bed and breakfast places near here. Können Sie diese Privatunterkunft empfehlen? Can you recommend this B&B? Ja, wirklich. Yes, indeed. Die Zimmer sind sehr sauber. The rooms are very clean. Und das Frühstück ist wie zu Hause. And the breakfast is homemade. Würden Sie uns bitte telefonisch anmelden? Would you give them a call, please? Nützliche Fragen. Haben Sie einen Stellplatz für ein Zelt frei? Have you got space for a tent available? Haben Sie einen Stellplatz für einen Caravan frei? Have you got space for a caravan available? Haben Sie einen Stellplatz für ein Wohnmobil frei? Have you got space for a mobile home available? Gibt es hier in der Nähe einen Campingplatz? Is there a camping site near here? Gibt es hier in der Nähe eine Jugendherberge? Is there a youth hostel near here? Gibt es hier in der Nähe eine Pension? Is there a guest house near here?